Neuntes Kapitel. Herrn Eipeldauers Fotos stiften Verwirrung. Ja, ist es denn überhaupt Lotte? Fräulein Lindekugel wird ins Vertrauen gezogen. Luise beichtet fast alles. Warum antwortet Lotte nicht mehr? Der Chefredakteur der Münchner Illustrierten, Dr. Bernau, stöhnt auf. Saure Gurkenzeit, Frau Körner. Wo sollen wir ein aktuelles Titelbild hernehmen und nicht stehlen? Neopress hat Fotos von der neuen Meisterin im Brustschwimmen geschickt, Dr. Bernau. Ist sie hübsch? Oh, fürs Schwimmen reicht es immer. Moment mal. Ich habe doch da neulich von irgendwo einem Ulkin Dorflichtbildkünstler Fotos geschickt gekriegt. Zwillinge sind drauf. Ein paar reizende kleine Mädels. Zum Schießen ähnlich. Was seid ihr denn, ihr kleinen Frauenzimmer? Sowas gefällt dem Publikum immer. Eine gefällige Unterschrift dazu. Und wenn schon nichts Aktuelles, dann eben ein paar hübsche Zwillinge. Na, endlich. Da sind sie ja. Wird gemacht, Frau Körner. Hier, bitte. Nanu, Körner. Sie stehen ja da wie Lots Weib als Salzsäule. Hallo, aufwachen! Oder ist Ihnen schlecht geworden? Nur ein bisschen, Herr Doktor. Geht schon wieder. Na also, suchen Sie das geeignetste Bild aus und dichten Sie eine Unterschrift, dass unseren Lesern das Herz im Leibe lacht. Sie können das ja erstklassig. Herr Doktor, vielleicht sollten wir sie doch nicht bringen. Warum nicht, hochgeschätzte Kollegin? Ich weiß nicht. Ich halte die Aufnahmen nicht für echt. Zusammenkopiert, was? Ja. Da tun Sie dem Herrn Eipeldauer in Seebühl am Bühlsee entschieden zu viel Ehre an. So raffiniert ist der nicht. Also rasch ans Werk, liebwerte Dame. Die Unterschrift hat bis morgen Zeit. Ich kriege den Text noch zu Gesicht, bevor Sie Ihnen Satz geben, ja? Ja. Ja, gut, Herr Dr. Bernau. Mein Gott, die Kinder in den Ferien im Kinderheim, natürlich. Warum hat Lottchen mir bloß nichts davon erzählt? Warum hat sie die Bilder nicht mitgebracht? Als sich die beiden fotografieren ließen, haben sie es doch nicht ohne Absicht getan. Die Gedanken fahren in Frau Körners Kopf Karussell. Ihre beiden Kinder. Das Kinderheim. Sie muss mit Lottchen reden. Aber ist es denn Lotte, mit der sie sprechen will? Frau Körner zwingt sich mit eiserner Energie zur Ruhe und sucht zunächst noch einmal Fräulein Lindekugel auf. Das ist eine mehr als merkwürdige Frage, die Sie an mich richten, Frau Körner. Ob ich es für möglich halte, dass Ihre Tochter nicht Ihre Tochter, sondern ein anderes Mädchen ist? Erlauben Sie aber. Nein, nein, ich bin nicht verrückt von der Lindekugel, wirklich nicht. Sehen Sie sich bitte diese Fotografie an. Ach. Ja, ich habe nämlich zwei Töchter. Ach. Und die zweite lebt bei meinem geschiedenen Mann in Wien. Und das Bild hier kam mir vor etlichen Stunden durch einen Zufall in die Hände. Ich hatte keine Ahnung, dass sich die Kinder in den Ferien begegnet sind. Und die beiden haben bis dahin nichts voneinander gewusst, Frau Körner? Nein, mein Mann und ich haben das damals so vereinbart, ja. Weil wir es für das Beste hielten. Und Sie haben von Ihrem Mann und Ihrem anderen Kind nie wieder gehört? Nein, nie. Hat er wieder geheiratet? Tja, ich weiß es nicht. Ich glaube kaum. Er meinte, er eigne sich nicht fürs Familienleben. Das ist ja eine höchst abenteuerliche Geschichte. Tja. Sollten die Kinder wirklich auf die absurde Idee verfallen sein, einander auszutauschen? Tja. Das heißt, wenn ich mir Lottchens Wandlung vor Augen halte und dann die Schrift, Frau Körner, die Schrift... Ja, eben. Ich kann es kaum fassen. Aber es würde manches erklären. Tja, und was wollen Sie denn jetzt tun? Wenn ich das nur wüsste, Fräulein Lindekugel. Die junge Frau geht heim. Neugier und Angst streiten in ihrem Herzen, dass es ihr fast den Atem nimmt. Heute riecht's aber gut bei uns. Was gibt's denn? Schweinsribbeln mit Sauerkraut und Salzkartoffeln. Wie schnell du das kochen gelernt hast, Lottchen. Nicht wahr? Ich hätte nie gedacht, dass ich... Luise! Luise! Mutti! Stunden sind vergangen. Luise hat gebeichtet und die Mutter hat die Absolution erteilt. Es war eine lange, wortreiche Beichte und es war eine kurze, wortlose Freisprechung von allen begangenen Sünden. Ach, ist das schön, Mutti, endlich die Wahrheit gesagt zu haben. Mir ist so leicht zumute, wie im Himmel. Ich muss mich richtig an dir festklammern, damit ich nicht plötzlich wegfliege. Ihr seid schon zwei raffinierte Frauenzimmer, ihr beiden. Was tun wir denn jetzt, Dann können wir so tun, als sei nichts geschehen? Nein, Lottchen hat sicher großes Heimweh nach dir. Hm. Und du doch auch nach ihr, nicht wahr, ja. Mutti? Und ich auch. Nach Lottchen und... Und nach deinem Vater, gell? Ja. Weißt du was, Luise? Wir werden in Wien anrufen. Ich bin sehr unruhig, dass Lottchen so lange nicht geschrieben hat, wie du sagst.